Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute ein Hörspiel des 1956 in Leipzig geborenen Autors Frank Naumann, Die verbotene Welt. Ein Stück, das 2012 in der Regie von Steffen Moratz für den Saarländischen Rundfunk und den RBB entstand. Frank Naumann erzählt in seinem Stück Die verbotene Welt mit viel Sinn für Lakonie und Situationskomik die Geschichte von René. René wächst Mitte der 70er Jahre heran in einer DDR-Kleinstadt. Eigentlich will er nur, was alle Jungs seines Alters wollen, eine Freundin. Aber er ist der Zweitkleinste der Klasse, im Sport der Zweitletzte, besitzt als Einziger kein Moped und bekommt Klavierunterricht. Und so beginnt er auf eigene Faust Französisch zu lernen, die Sprache der Liebe, die aber ausgerechnet auch die Sprache eines imperialistischen Klassengebildes ist. In meinem ersten Leben gab es das alles schon. Le Périgord, La Camargue, Sciences et Vie, Simone de Beauvoir, Sartre, Camille Claudel, Léo Ferré. Nur kannte ich nichts davon. Ich hatte nicht einmal die Namen gehört. In meinem zweiten Leben eroberten sie meinen Kopf. In meinem dritten Leben besuchte ich ihre Welt. Ich heiße René. Das bedeutet der Wiedergeborene. Die verbotene Welt von Frank Naumann. Ruhe! Ruhe, bitte! Also, die gesamte Reihe umfasst 20 Romane. Wir lesen Germinal. Der gilt als der bedeutendste. Ach, schon wieder Arbeiter. Ich war 17 und stand ein Jahr vorm Abitur. Über Arbeiter zu schreiben war damals neu. Geradezu revolutionär. Das Buch spielt in einem Bergwerk. Solas Roman wurde ein Verkaufserfolg. Aus ihm ging unser sozialistischer Realismus hervor. Ich dachte, den hat Gorki erfunden. Sola war sein Vorläufer. Warum lesen wir nicht Die Beute? Da habe ich einen Film im Fernsehen gesehen mit Jane Fonda. Das spielt in einem Schloss. Das stimmt. Die hat es mit zwei Männern, Vater und Sohn. Dann hätten Sie die Film-AG wählen müssen. Wollte ich ja. Zu viele Anmeldungen. Leute, hört mal. Hm? Berührte der Gegenstand abermals ihre Hand. Sie stieß einen Entsetzensschrei aus. Mein Gott, er ist's. Wer denn? Ja, du weißt doch, ich habe seinen Schnurrbart gefühlt. Es war die Leiche Chabal. Ist ja eklig. Chabal, entbetont. Das war endlich ihre Hochzeitsnacht in der Tiefe dieses Grabes und sie liebten sich in der Verzweiflung an allem. Sie liebten sich im Tode. Dann berührte er sie. Sie war ganz kalt. Sie war tot. Holger, René, das reicht jetzt. Nicht mehr vorstellen, mein Ding in so einer Leiche. Holger! Ich glaube, ich werde es doch lesen. Stürzte die Mahäude mit einem lauten Schrei? Wie spricht man das aus? Solange ich weiß, wen Sie meinen. Benotet wird, ob Sie Ihre Charakterentwicklung erklären können. Ich möchte den Namen aber korrekt aussprechen. Ich bin Deutschlehrerin. Zwei Ideen läuteten mein zweites Leben ein. Meine erste lautete, wähle die Literatur. Die Jungs unserer Klasse nahmen als Wahlpflichtfach Elektronik oder Fußball. Im Literaturzirkel traf ich Holger und 15 Mädchen. Wie schaffte ich es, ihre Aufmerksamkeit zu erringen? Ihre Überzahl genügte nicht. Sola brachte mich auf meine zweite Idee. Ich suche ein Französisch-Lehrbuch. Na, da haben Sie aber Glück. Hier, Moment. Ja. Französisch 1, ein Taschenlehrbuch. Haben wir gestern Abend erst reinbekommen. Unser letztes Exemplar. Was, so viele Leute wollen Französisch lernen? Wir bekamen nur dieses eine geliefert. Das ist hier im Kleinstadtladen. Bonjour, les amis. Ah, ja, wollen Sie es nun? Hier steht aber, dazu gäbe es 3 Schallplatten mit der Aussprache. Mit Schallplatten? Hatten wir es das letzte Mal 1966. Dann also ohne. 3,50. Ab der 5. Klasse hatten wir Russisch, ab der 7. Englisch. In der Sprachklasse lernten sie als dritte wahlweise Latein oder Tschechisch, weil unser Direx eine Kooperation mit einer Schule in Ušti nad Labem angeleiert hatte. Die Ärmsten dort unten mussten Deutsch lernen. Gerüchte besagten, dass an größeren Schulen auch Französisch angeboten und von jedem 10. Schüler statt Englisch bevorzugt wurde. Aber das war viel zu elitär für unsere proletarische Kleinstadt. Da wäre bei uns nicht mal die Mindestanzahl 15 zusammengekommen. Ich lernte also Russisch ab der 5. Klasse und Englisch ab der 7., wie alle. Und trotzdem, einmal in das andere, geheimnisvolle Eintauchen, ein Hauch von internationalem Glamour. Mein Taschenlehrbuch bot 14 Seiten Aussprache in phonetischer Lautschrift an. Les hôpitaux, les autorités, la feuille, la feuille, la feuille, une œuvre, un œil, ma sœur est jeune, brun, brun, un parfum, y a-t-il quelqu'un? Il a les yeux bruns, il a les yeux bruns, hier yeah, le pied, hier, hier, hier, hier le pied. La fille de la famille travaille en Union soviétique. Mon camarade de classe aime la technique. Wer kann uns etwas über die Meute sagen? Welche Haltung hatte sie zu Beginn und wie veränderte sie sich im Laufe der Handlung? Ihr habt Germinal doch gelesen. Entschuldigung, das H in Maöd wird nicht gesprochen. Wie bitte? Maöd. Woher wollen Sie das wissen? Ich hab's nachgeschlagen. Unsere René kann Französisch. Ja, die Sprache. So, gibt's noch ein anderes? Die Maöd, meinetwegen ohne H. Also? Ich erklär's dir nachher, Heike. Anfangs glaubte sie, mit Fleiß und Anstand durchzukommen, aber als ihr das nicht gelang, war sie für den Streik. Sehr gut, Silke. Dagegen die Enbos. Wer kann etwas über ihre Gegenspieler sagen? Anbo. Wie? Nicht Enbos. Es wird Anbo gesprochen. René, was nützt Ihnen die beste Aussprache, wenn Sie nicht wissen, was sie bedeutet? Die Anbo als obere Konzernangestellte waren trotz ihres Reichtums unglücklich. Sie erfüllten gerade deswegen ihre Rolle als Kopfarbeiter des Kapitals. Ein bisschen genauer. Nur das Nachwort lesen genügt nicht. Warum heißt der Roman Germinal, René? Keine Ahnung. Reicht Ihr Französisch nicht dafür? Kein Monat. Das stand auch in Rita Schobers Nachwort. Sie hat bei Viktor Klemperer über Sulla ihre Doktorarbeit geschrieben und ist heute Professorin an der Akademie in Berlin. Wenn jemand sich mit Französisch auskennt, dann sie. Sulla sah den Streik trotz seines Scheiterns als Keimzelle für ein erwachendes Arbeiterbewusstsein. So wie bei der Maöd ohne gesprochenes Haar. Damit es ihren Kindern, Zacharie, Katharine und den Kleineren mal besser geht. Entschuldigung, Zacharie. Die Franzosen kennen keinen Achlaut. Mann, spinnst du? Stimmhaftes S am Anfang, wie bei Sola. So, so. Wie steht es mit Ihrer russischen Aussprache, René? Ab nächste Woche lesen wir den Spieler von Dostojewski. Ein Roman, der in Baden-Baden spielte. Außer den Russen liefen da jede Menge Engländer und Franzosen herum. In der feinen Welt sprachen damals alle Französisch. Das Fachvokabular des Roulette war Französisch. Rouge et noir. Pair et impair. Zéro, groupier, rien ne va plus. Das ist gewöhnliches 69. Das nennt sich französische Liebe. Blöd, Mann. Deine Franzosen sind ja völlig hinterm Berg. Die richtig spannenden Sachen, die... Ja? Nee, such dir dafür eine eigene Freundin. Wenn du das hier irgendwem erzählst, ja? Mein Freund macht dich alle. Aber es hat doch Spaß gemacht, oder? Pff, als ob es darauf ankommt, du... Du französischer Zwerg. Ach komm, du bist auch nicht größer als ich. Klar. Du könntest meine Schwester sein, Kleiner. Ach. Mein Entschluss stand fest. Ich würde mich für ein Philosophiestudium bewerben. Wenn ich die Welt verstände, verstände ich auch die Frauen. Sie waren schließlich Teil der Welt. Und wenn nicht, würde ich mein Unverständnis wenigstens elegant formulieren und sie damit beeindrucken können. Studieren wollen Sie? Wir ziehen Sie zu den motorisierten Schützen ein. Am 4. November geht es los. Wenigstens hatte ich kein Mädchen, das mich während der 18 Monate sitzen lassen konnte, wie es den meisten widerfuhr. Kein Wunder. Nur alle Vierteljahre mal 2 mal 5 Tage Urlaub. In diesen lächerlichen Uniformen und mit noch lächerlicheren kurzen Haaren, wo ich vorher schulterlange dunkle Locken trug. Mein ganzer Stolz. Welches Mädchen wollte sich schon mit einem von uns zum Gespött machen lassen? Deine Locken gefallen mir. Wie Bernd Klüver. Ich liebe dich, Heike. Mick Jagger, der wäre mein Typ. Wecken mit Trillerpfeife, raus-raus-Gebrüll, Marmeladenstullen schlingen im Schnelldurchlauf, Gefechtsacker bis zur Abenddämmerung. Die Fortsetzung des Schülerlebens mit grausigen Mitteln. Knast für alle? Was hatte ich verbrochen? Hab ich keine Rechte? Als Bürger in Uniform haben Sie das Recht, all Ihre Kraft für die Verteidigung Ihres sozialistischen Vaterlandes einzusetzen. Wer war mein Feind? Mick Jagger? Bernd Klüver? Als ob Remarque und Barbus ihre Bücher nie geschrieben hätten, die in der Regimentsbibliothek standen, aber nie ein Soldat auslieh, weil zum Lesen weder Zeit noch Kraft blieben. Soldat Jokisch, was lese ich hier? Sie wollen Philosophie studieren. Da wissen Sie doch, was eine Idee ist. Dann treten Sie mal eine Idee nach links. Nach 6 Wochen Nachtalarm, Trillerpfeife, Gebrüll, alle Habe auf einen LKW und 5 Stunden durch die Dunkelheit. Neue Kaserne, neue Gesichter, gleiche Uniformen, gleiches Gebrüll. Grinsende Gefreite. Na, wir werden euch Beine machen. Vorsicht, Kameraden. Wenn wir zum Wachdienst aufziehen, tragen wir alle die gleiche Kalaschnikow mit 60 Schuss scharfer Munition. 2 Stunden Wache, 2 Stunden Bereitschaftsgähnen, 2 Stunden Halbschlaf in voller Montur und das 4-mal hintereinander. Die Hetze über Äcker, abgelöst von der Langeweile sinnlosen Nichtstuns. Ich patrouillierte vor einem Maschendrahtzaun, hinter dem 20 grün gestrichene LKW seit Jahren auf den Ernstfall warteten. 20 Schritt nach links, 20 Schritt nach rechts. 20 Schritt nach links, 20 Schritt nach rechts. 200 Mal pro Stunde, 400 Mal in 2 Stunden. So beginnen Kettenraucherkarrieren. René, du musst deinen Geist beschäftigen. Rauchen, lesen, Flachmänner, alles, was Sie vom Beobachten ablenken könnte, ist strengstens verboten. Französisch Teil 1 passte in die Beintasche der Uniform. Aber die ganze Zeit unter der Bogenlampe mit einem Buch in der Hand, wie auf einem Präsentierteller? Unsere Genossenoffiziere im Bereitschaftsdienst führen unangekündigte Kontrollen durch. Mindeststrafe bei Verstößen, 3 Tage Arrest. Und gestrichener Ausgang. Moment, es gab einen Ausweg. Im Sommer erst hatte ich den Traum von Troja gelesen, einen Roman über Heinrich Schliemann. Als 22-Jähriger arbeitete er in einem Amsterdamer Handelshaus, 1844. Und weil die Kontakte nach Petersburg unterhielten, beschloss er, Russisch zu lernen. Nur beherrschte niemand in Amsterdam diese exotische Sprache. Alles, was er als Lehrmittel besaß, waren ein Lexikon, eine alte Grammatik, und eine Übersetzung von Fenlons Telemach ins Russische. Schliemann lernte diesen russischen Text auswendig. Er zahlte einem alten Juden, der selber kein Wort Russisch verstand, 4 Franken die Woche, nur dafür, dass er ihm zuhörte. Damit Schliemann ein Gegenüber hatte. Und dem brüllte er den russischen Text ins Ohr, bis er ihn verinnerlicht hatte. Tja, und 6 Wochen später traf Schliemann russische Kaufleute in Amsterdam und redete sie in ihrer Muttersprache an. Sie verstanden ihn nur mit Mühe. Doch als sie sich auf seine seltsame Aussprache eingestellt hatten, war die Überraschung groß. Sein Russisch war absolut korrekt. Er ließ sich die Phonetik erklären und unterhielt sich von da an fließend mit ihnen in ihrer Muttersprache. 2 Jahre danach gründete Schliemann in Petersburg eine Zweigstelle und noch ein Jahr später sein eigenes Handelshaus. Beneidenswert. Russen könnte ich begegnen, aber niemals Franzosen. Doch die Lernmethode? Einfach genial. Genau, was ich brauchte. Ich schrieb also die 10 Texte meines Lehrbuchs auf Zettel, die ich mit auf Wache nahm und dort auswendig lernte. 4 Wochen genügten mir. Stunden ohne Ablenkung. Da ist der Kopf für jede Belastung dankbar. Und jetzt? Teil 2 musste her. In keiner Buchhandlung zu haben, aber die Regimentsbibliothek besaß ein Exemplar. Ich schrieb also die 11 Texte ab. Sie waren jeder 2 bis 3 Seiten lang. Und das dauerte. Aber sie würden mich ja auch bis zum Ende meiner 18 Monate beschäftigen. Dans les revues spécialisées, nous apprenons que la France est un pays agraire et industriel très développé. Dans les revues spécialisées, nous apprenons. Genosse Soldat, machen Sie Meldung. Genosse Hauptmann, Soldat Jokisch auf Wachdienst, keine Vorkommnisse. Das Papier? Verzeihung? Das Sie eben in Ihrer Hosentasche haben verschwinden lassen. Na, wird's bald. Nur persönliche Notizen. Zeigen Sie her. Es ist sehr interessant. Ein Code. Das ist Französisch. Ich lerne Französisch. Auf Wache. Vorlesen. Dans les revues spécialisées, nous apprenons... Auf Deutsch. Zu Befehl. Aus den Fachzeitschriften erfahren wir, dass Frankreich ein hochentwickeltes Agrar- und Industrieland ist. Wie bitte? Frankreich ist ein rückschrittliches Kapitalistengebilde, ein imperialistischer Staat. Haben Sie im Politunterricht geschlafen? Aber der Satz steht so im Lehrbuch. Sie haben ein westliches Schriftstück eingeschmuggelt? Das ist ja interessant. Französisch Teil 2, Verlag Enzyklopädie in Halle. So. Wo haben Sie dieses Machwerk her? Aus der Regimentsbibliothek. Ihr Zettel ist konfisziert. Das ist ein starkes Stück. Die zuständigen Genossen werden sich damit beschäftigen. Am folgenden Vormittag wurde ich direkt aus der Wachstube in den Stab gerufen. Raustreten zum Kompaniechef. Und meine Kameraden drehten sich weg, als hätte ich Aussatz. Setzen Sie sich, Soldat Jokisch. Danke. Die Genossen haben das Lehrbuch in der Bibliothek gefunden und ihr Papier Zeile für Zeile verglichen. Eine Sauklaue. Das soll ich Ihnen bestellen. Sie lernen tatsächlich Französisch. Ich bekomme eine Belobigung für meine Wachsamkeit. Aber was ich mich frage, warum Französisch? Das ist doch eine tote Sprache. Es ist eine Weltsprache. Welche Welt, Genosse Soldat? Ihr Klassenstandpunkt lässt zu wünschen übrig. Sie wollen immer noch Philosophie studieren? Jawohl, Genosse Hauptmann. Französisch ist die Sprache der philosophischen Aufklärung. Von Montesquieu, Voltaire, Helvétius, D'Holbach. Lernen Sie Russisch. Die Sprache unserer Waffenbrüder. Das ist die zukünftige Weltsprache. Die hat Zukunft. Nicht dieses, sagen Sie den Satz von gestern Abend nochmal auf. Dans les revues spécialisées, nous apprenons que la France est un pays agraire et industriel très développé. So viel vergeudeter Fleiß. Ich soll Ihnen Ihr Papier zurückgeben. Hier, bitte. Von Ihrem Wachvergehen würde ich mal absehen. Immerhin haben Sie nicht in der Ecke gepennt. Darf ich eine Bitte äußern? Ja, wenn Sie den Dienstvorschriften nicht widerspricht. Ich möchte gern auf meinem Kofferradio von 7 bis 7:30 die tägliche halbe Stunde von Radio Berlin International auf Französisch hören dürfen. Wie lauten die Regeln für private Radionutzung? Ein Pflasterstreifen ist unter die Skala zu kleben und darauf mit Filzstift die 4 DDR-Sender farbig zu markieren, damit mit einem Blick geprüft werden kann, dass kein Feindsender eingestellt ist. Genau. Die korrekte Kennzeichnung ist vor der ersten Inbetriebnahme vom Politoffizier überprüfen und bestätigen zu lassen. Na also? Berlin International ist kein Feindsender. Er ist für das Ausland bestimmt, nicht für Sie. Aber passen Sie mal auf. Ich genehmige Ihnen den Empfang von Radio Moskau. Bitte. In Gnaden entlassen. Von den Kameraden in scheuem Respekt gemieden. Nicht etwa wegen meines Französisch. Einer meinte, wie kann man nur so blöd sein, sich wegen einer nutzlosen Sprache in Schwierigkeiten zu bringen. Sondern weil ich ein Politverhör unbeschadet überstanden hatte. Ohne Verwarnung, Ausgangs- und Urlaubssperre. 3 Monate später hatte ich alle 21 Texte Indus dutzendfach wiederholt. Ich vergaß nie mehr auch nur eine Vokabel. Ich brauchte mich nur zu erinnern, in welchem Text sie erstmals in welchem Zusammenhang auftauchte. Für die Grammatik hatte ich jede Menge Beispiele parat, selbst für Konjunktiv Imperfekt und Historisches Perfekt. Viele Dinge konnte ich sofort formulieren. Es genügte, meine Beispielsätze leicht abzuwandeln. Was haben Sie da? Ein bemaltes Bandmaß. Sie schneiden Ihre restlichen Tage bei uns ab wie jeder Dorftepp. Ich hätte Ihnen wirklich mehr Niveau zugetraut. Lassen Sie das bloß schnell verschwinden. Ich müsste es requirieren. Entschuldigung. Sie benehmen sich also auch nicht klüger als Ihre Kameraden. Und Ihr Französisch haben Sie bestimmt auch schon vergessen. J'ai fini le deuxième volume. Ha? Ich bin durch. So, ja, was werden Sie mit Ihren Kenntnissen nun anfangen? Ich kann zum Beispiel Rousseau im Original lesen. Wie, trauen Sie unseren Übersetzern nicht? Sie werden in Berlin studieren, nicht wahr? Mhm. Da bekommen Sie westdeutsche Feindsender rein. Und Radio France International. Ja, das werden wir auch noch ändern. Philosophie. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Werke Lenins im Original lesen. Soweit ich weiß, lesen wir die autorisierten Übersetzungen. Ich hätte gern in der Sowjetunion studiert, aber damals... Werde mir bloß kein lebensfremder Bücherwurm, mein Junge. Es wäre schade um dich. Wie konnte ich mein Französisch noch üben? Radio France International hören. Der Sender kam in Berlin über UKW. Ah, ein Stimmenfeuerwerk. Und ich verstand nur die Hälfte. Die Namen ihrer Politiker, Firmen und Landschaften sagten mir wenig. Wo konnte ich mich informieren? Da gab es doch ein Freundschaftskomitee. Haben Sie einen Termin? Die Gesellschaft DDR Frankreich, ist das hier? Ihren Mitgliedsausweis. Ich möchte mich um Aufnahme bewerben. Sie kommen wohl vom Lande. Ich wohne seit 3 Jahren in Berlin, in der Invalidenstraße. Waren Sie Kämpfer der Resistance? Sind Sie als Künstler im Auslandskader? Oder Wissenschaftler mit... Ich studiere an der Humboldt. Offiziellen Auftrag. Kennen Sie Frau Professor Rita Schober? Dem Namen nach. Ja, schreiben Sie ihr. Est-ce que vous parlez français, jeune homme? Oui, je l'apprends, utilisant un manuel de poche. Mhm. Immerhin, die Sprache ist Ihnen nicht ganz fremd. Ich bin doch auch Mitglied der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Das ist sogar Pflicht, obwohl mein Russisch mehr als dürftig ist. Wem sagen Sie das? Aber bald, ich dürfte es Ihnen gar nicht sagen. Die Staatsführung bereitet ein Kulturabkommen mit Paris vor. Seit dieser Mitterrand in einer Koalition mit der KP regiert, ist manches möglich geworden. Da wird auch für Amateure wie Sie etwas abfallen. Immerhin standen mir die Antiquariate offen. Ich rede nicht von den gewöhnlichen Läden, in denen lange Meter Anna Segers und Hermann Kant verstaubten, in denen selbst Christa Wolf schon als Rarität galt. Ich meine die 4 zentralen Antiquariate in Rostock, Leipzig, in der Berliner Rungestraße und Max Müller in Aue, die Kataloge im Schreibmaschinenlook herausgaben. Da durfte jedermann bestellen, sofern ihn die Flüsterpropaganda der Eingeweihten erreicht hatte. Ich bestellte also 20 Bücher und bekam kein einziges. Ich fragte Jürgen, einen Studenten aus dem obersten Studienjahr, von dem ich den Tipp hatte. Sag mal, die Zahl der Eingeweihten ist wohl ziemlich hoch. Quatsch. Das meiste geht in den Westen. Was irgendwen von denen interessiert, flutscht weg gegen Devisen. Hast du drüben keine Verwandten? Sowas lässt man sich mitbringen. Nein, hatte ich nicht. Also hielt ich mich an meine bewährte Marktlücke. Ich bestellte die wenigen französischen Werke. Simone de Beauvoir, Les Mandarins, Gaimard 1954, Le Deuxième Sexe 1949, für jeweils 60 Mark. Da waren zwei Drittel meines Stipendiums schon mal weg. Aber dafür konnte ich lesen, was Feminismus ist. Ich, einer der wenigen Studenten ohne Frau. Der größte Nachteil war aber ein anderer. Meine Raritäten taugten nicht zum Tauschen. Normalerweise hieß es, leihst du mir deinen Henry Miller, leihe ich dir meinen Freud. Aber Französisch lesen konnte niemand. Nur ich. Stimme der DDR. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier nun die Nachrichten. Gemäß der Vereinbarung der Regierungen der DDR und Frankreichs öffnete am 27. Januar 1984 ein französisches Kulturzentrum seine Pforten. Die Regierung der DDR stellte dafür die Räumlichkeiten des ehemaligen Kunstgewerbegeschäftes unter den Linden 37 zur Verfügung. Im Gegenzug nimmt in Paris ein Kulturzentrum der DDR seine Arbeit auf. Es wird Ausstellungen führender Künstler unseres Landes sowie Gastauftritte internationaler Stars wie Gisela May, Jürgen Walter und Helga Hahnemann organisieren. Paris und seine Besucher erhalten damit Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Kultur und das Alltagsleben in der DDR zu informieren. Sag mal, Jürgen, ein französisches Kulturzentrum? Kann da jeder reingehen, so wie in das polnische, tschechische oder ungarische? Hast du gepennt in der Parteiversammlung? Ach nee, du bist ja nicht in der Partei. Verkaufen die auch Platten und Bücher? Natürlich nicht. Es gibt eine Bibliothek, eine Galerie und einen Kinosaal, aber nicht für uns. Also wie üblich nicht öffentlich? Schon, aber für Genossen und Uni-Angehörige verboten. Wieso? Psst. Das Verbot ist geheim. Schlussakte von Helsinki und so. Ein Verbot, von dem keiner weiß. Du weißt es jetzt? Wieso? Habe ich dich gefragt? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mann, die Leute, die da arbeiten, das sind alles Geheimdienstler, ist doch klar. Das machen wir doch genauso. Und das hat man auf eurer Versammlung zugegeben? Du als Philosoph, tu nicht so naiv. Also dürfen nur die rein, die sowieso schon an der DDR zweifeln? Ich habe mir meine drei Bände Nietzsche von meiner Tante aus Ingolstadt schicken lassen. Aha. Unser Zoll hat sie einkassiert, ich habe mir einen Giftschein geholt, bin damit zum Zoll und, wie sagt ihr Franzosen? Voilà. Non, dans l'espace inouï de l'amour, on voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve. Die Tür in die verbotene Welt hing schwer in ihren Angeln. Ein Bleigewicht aus Glas und Stahl. Wir waren ein sportliches Volk. Sogar an öffentlichen Eingängen durften wir trainieren. Den Informationsstand im Foyer umlagerten zwei Dutzend Schülerinnen, die sich um die ungewohnt bunten Flyer balgten. Rechts die Galerie, links die Bibliothek, in der sich auf 10x12 Metern rund 60 Leute drängelten, die in Illustrierten und Bildbändern blätterten, ohne eine Zeile Text zu verstehen. Von einem Ecktisch aus versuchte eine schmächtige Französin vergeblich, alle gierigen Finger im Blick zu behalten. Wäre doch schade, wenn schon in der ersten Woche der halbe Bestand geklaut würde. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que je peux emprunter des livres chez vous? Bien sûr, monsieur. Il faut remplir une fiche de prêt. Voilà. Ça coûte 20 marques par an. Puis vous pouvez emporter ce que vous voulez pour 3 semaines. Sauf les journaux. Hey, sie hatte mich verstanden. Trotz Akzent. Meine Aussprache stimmte. Da war ich besser als einst Schliemann mit seinen Petersburger Kaufleuten. 20 Mark pro Jahr, dafür Ausleihe nach Haus für 3 Wochen, außer Zeitungen. Was mochten die mit unserer DDR-Mark anfangen? Dieses zarte Fräulein sollte vom Geheimdienst sein? Wir befanden uns im Orwell-Jahr. Meine Herren, die hatten den kompletten Camus im Regal. Und von der Autobiografie der Beauvoir auch die Bände 3 und 4, die in der DDR verboten waren, weil sie darin Partei für Solzhenitsyn ergriff. Lyotard, postmoderne Philosophie, der neueste Schrei, die ich nur vom Hören sagen kannte, nehme ich mit. Und natürlich Camus, Mythos von Sisyphus. Und die Beauvoir. Wie soll ich das alles in 3 Wochen schaffen? Zugreifen können und stehen lassen fürs nächste Mal? Das ist hart. Unser eins war es gewöhnt, zuzuschlagen, weil wir selten eine zweite Gelegenheit bekamen. Welche Schätze! da dürfen unsere Dolmetscherstudentinnen nicht rein? Was für eine Verschwendung. Halt. Da las doch ein Mädchen in einem Buch. Sie blätterte nicht bloß. Was stand auf dem Umschlag? Les 120 Journées de Sodome. Sie las den göttlichen Marquis. Sie las de Sade. Vous savez lire en français? Pourquoi pas? Studierst du Sprachmittler? Linguistik. Hat man euch nicht verwarnt, Humboldtianer hätten sich von hier fernzuhalten? Ich studiere in Halle. Ah. Ah. Dort hält man die Gefahr wohl für gering. Ihr könntet extra nach Berlin fahren, ne? Und du? Ich bin hier wohl illegal. Aha. Wie heißt du denn? René mit 3 E. Hinten 2, vorne 1. Nein, echt? Ich ebenfalls, aber 1 E weniger. Das ist ja lustig. Linguistik, was ist denn da anders als bei Sprachmittler? 3 Sprachen. Viel Theorie. Russisch müssen alle, dann Französisch und Italienisch. Und du? Philosophie. Mann, was für ein Gedränge. Sag mal, kann ich dich zu einem Kaffee einladen? Ich muss noch was aus der Phonetik herausschreiben. Wie wär's am Wochenende? Ja, ich hatte ein Rendezvous. Sollte mir jetzt noch einer sagen, Französisch lernen lohnt sich nicht. Un voyage, voyage. Dans l'espace, Gefreiter Jokisch? Hauptmann Weigelt, Sie in Berlin. Major. Oh, ich gratuliere. Ja, ja, ja. Ich bin nach Strausberg versetzt ins Verteidigungsministerium. Was macht ihr Französisch? Ich habe gerade ein paar Bücher ausgeliehen. An Sie musste ich oft denken. Wir planen jetzt eine Sprachschule für höhere Offizierskader auf Französisch, von wegen der Sprache der Diplomatie. Hm. Sie könnten sich bei uns bewerben. In 1,5 Jahren habe ich mein Philosophiediplom. Russisch, wissen Sie, ist nicht mehr so gefragt. Seit dem Tod des Genossen Brezhnev machen uns die Freunde ziemliche Sorgen. Sie hatten den richtigen Riecher. Falls Sie nach Ihrem Studium nicht so richtig wissen, was Sie mit Ihrer Philosophie anfangen sollen, die NVA braucht immer gute Leute. Eine Stimme aus der Vergangenheit. Aber jetzt begann meine Zukunft. Mit René mit 3 E. Wir liefen Hand in Hand durch den Palast der Republik. Wir fuhren den Fernsehturm hinauf und in schummrige U-Bahn-Schächte hinunter. Ich zeigte ihr meine Uni und meine 28 Quadratmeter Hütte. Weißt du, wie Liebe auf Französisch geht? Tridijon? Dann zeige ich es dir. Nein, du drehst dich um. In der Woche fuhr sie nach Halle. Freitags trafen wir uns abends im Centre Culturel Français mit seinen Vorträgen, Filmen und Theaterensembles. Eintritt 3,05 Mark. Egal wer kam. Alles in Originalsprache. 30 Besucher verloren sich in einem Saal mit 250 Sitzen. 30 Personen, die genügend Französisch konnten und keine Verbote fürchteten. Die Redner, ein Architekt, der von den Katakomben unter Paris sprach, und ein Reiseschriftsteller, der die Schönheiten des Périgord pries. Beides für mich so unerreichbar wie eine Reise zum Mond. Leo Ferré kam zu seinem Konzert fast eine Stunde zu spät. Aber wir 30 warteten geduldig auf eine Legende, die sonst das Olympia in Paris füllte. Als Isabelle Adjani Camille Claudel spielte, blieb der Kinosaal halb leer. Als jedoch der Name der Rose auf Deutsch angekündigt wurde, wand sich die Schlange beim Vorverkauf 300 Meter um die Ecke bis zur komischen Oper. Als am Anfang war das Feuer des gleichen Regisseurs in Originalsprache lief, waren wir zwei Renés fast wieder allein. Niemand wusste, dass der Film in der Altsteinzeit handelte. In ihm wurde nicht gesprochen. Ich habe eine Neuigkeit. Du auch? Komm, erst du. Nein, du zuerst. Nein, du. Nein, du. Erzähl jetzt. Also, ich werde Doktorand. Schon in meinem letzten Studienjahr. Ich bekomme ab Herbst das dreifache Stipendium. 500 Mark. Das ist ja wundervoll. Über, wie war das nochmal? Ilja Prigozhin oder ja, so? Genau. Ilja Prigozhin und die Dialektik der Selbstorganisation. Genau. Der belgische Nobelpreisträger. Das Schwierigste wird sein, die Literatur zu beschaffen. Im Kulturzentrum stehen zwei Bände von ihm und in Science et Vie wird es auch einige Artikel geben. Das müssen wir feiern. Aber deine Neuigkeit? Ach, gegen deine ist sie höchstens eine Novelette. Sag schon. Es soll einen Studentenaustausch geben. Was? 10 Franzosen kommen her, 10 von uns fahren hin und von der Uni-Halle 2. Was? Und du bist dabei? Du wirst Paris sehen. Ach, plus Lille. Immerhin. Bergbaugegend im November. Gleich hinter der belgischen Grenze, wo Germinal spielt. Falls du das mal gelesen hast. Oh ja, du wirst Franzosen treffen und du kannst Bücher kaufen. 300 Franc Taschengeld. Ich werde Stullenpakete mitnehmen müssen. Sie flog von Schönefeld nach Amsterdam und von dort weiter mit der Bahn. Ich rechnete nicht mit Briefen. Jeder wusste, Post war 3 Wochen unterwegs. Zu viele Augen, die mitlasen. Am 1. Dezember, Sonntagnachmittag, wartete ich in Schönefeld. Die Maschine landete, aber keine René mit 3E. Sie stand auch nicht auf der Passagierliste. Ich rief die Uni in Halle an. Die Angelegenheit läge längst nicht mehr in ihren Händen. 2 Tage später erhielt ich ein amtliches Schreiben vom Ministerium für Staatssicherheit. In Sachen der republikflüchtigen Bürgerin René Hertling werden wir bei Ihnen am Montag, den 16.12., 8 Uhr, eine Befragung und Hausdurchsuchung vornehmen. Immerhin. Sie kamen angekündigt. Wir wissen, dass Sie ein loyaler Bürger unseres Staates sind. Wenn Sie mich nach Lille reisen lassen, dann hole ich Sie zurück. Sie sind über den Verrat mit Recht genauso empört wie wir. Sie hat auf unsere Kosten studiert. Wir haben ihr die Reise aus den knappen Devisenmitteln bezahlt, die unsere Werktätigen, das wissen Sie selbst. Wenn wir Ihnen helfen sollen, sagen Sie uns die Wahrheit. Hatte Frau Hertling irgendwelche Kontakte ins westliche Ausland? Sie war ab und zu im französischen Kulturzentrum. Ja, das wissen wir. Wie Sie, Herr Jukisch. Diese Einrichtung ist ein Ärgernis. Wenn da nur zuverlässige Bürger wie Sie hingingen. Aber die obersten Genossen haben leider zugestimmt, dass jeder Unbefugte da rein darf. Wir dürfen draußen beobachten, aber nicht kontrollieren. Wissen Sie etwas über Ihren Verbleib? Sie haben keine Nachricht erhalten, Anruf oder Brief? Ich habe ja ein Telefon beantragt, aber leider... Naja, sonst wüssten wir davon. Unsere Genossen sind dran, aber ich mache Ihnen wenig Hoffnung. Welche persönlichen Gegenstände von Frau Hertling haben Sie hier? Nur ein paar Sachen zum Wechseln. Hm, die nehme ich mit. Eigentlich müssten wir Ihre Bude jetzt auseinandernehmen, ne? Das ist eben zur Vorschrift, ne? Aber wir trauen Ihnen. Wer loyal ist, den behandeln wir auch loyal. Sollten Sie irgendwas hören, rufen Sie diese Nummer hier an und verlangen Sie Herrn Lehmann. Kein Abschiedsbrief. Kein Grund, Herrn Lehmann anzurufen. Nichts. Ich schrieb meine Doktorarbeit. Ich beeindruckte meine Gutachter mit Originalzitaten aus ihnen nicht zugänglichen Quellen. Ich erhielt ein Magna Cum Laude und eine unbefristete Stelle ab 1. September 1989. Und wenige Wochen später eine amtliche Karte. Sie werden als Reservist einberufen. Melden Sie sich zur Musterung am Dienstag, den 14. November, an umseitig genannter Adresse. Als ich am Abend vor dem Armeetermin ins französische Kulturzentrum kam, empfing mich gähnende Leere. Die Bibliothekarin war allein. Salut. Salut. Wo sind denn Ihre Besucher? Die Leute, die in den Zeitschriften blättern. Ja, sie blättern seit Freitag in West-Berlin. Nicht mehr viel zu tun, oder? Nächste Woche fahre ich zurück. Nach Nancy. Bonne chance. Merci. Gefreiter Jürkisch, Gratulation zum Doktortitel. Danke, Genosse, Genosse Oberstleutnant. Ich gratuliere ebenfalls. Danke. Einen wie Sie, den schicken wir nicht auf den Acker. Unsere Weiterbildung in Dresden braucht fähige Sprachlehrer. Richten Sie sich auf Juli bis September 1990 ein. Fürchten Sie nicht, ich könnte einfach ausreisen? Sie? Nein. Was wollen Sie mit Ihrer Ostphilosophie im Westen anfangen? Sie müssten betteln gehen. Sie glauben wirklich, Sie und ich, wir haben hier noch eine Zukunft? Ja, selbstverständlich. Nicht mehr gegen den Klassenfeind, das ist passé. Zusammenarbeit heißt das Zeichen der Zeit. Was glauben Sie, wie viele Anfragen von der Bundeswehr wir schon haben? Voyage, voyage. Ich kaufte eine Fahrkarte nach Lille hin und zurück in Berlin-Lichtenberg. Mit Schlafsack und meinem Begrüßungsgeld machte ich mich auf, René mit 3E zu suchen. 4 Jahre nach ihrem Verschwinden. Qui? Je ne sais pas. Tu viens d'où? RDA? La Révolution? René avec 3E. Vive la liberté. C'est allemand, n'est-ce pas? Non, non, je ne sais pas. Voyage. Elle était ici il y a 4 ans? Non. Auf dem Flur einer WG in Nordostfrankreich begann mein drittes Leben. Ostdeutsch? René mit 3E blieb verschwunden, ohne jede Spur. Du schlafen bei uns. Man erinnerte sich, sie sei mit einem Marokkaner in den Süden abgereist. Sei sie nicht in Grenoble, um ihren Abschluss nachzuholen? Sie lebe längst mit einem Typ aus München in der Bretagne. Eine René Hertling sei nie an der Uni von Lille angekommen. Ich fuhr zurück, als mein Geld alle war. Ich gab meine Seminare über Selbstorganisation und die gefürchtete Einberufung zur Reserve blieb aus. Am 1. Juli hatte ich das Geld, um Paris zu sehen, den Périgord und die Camargue. Jetzt durfte ich mich selbst für einen Austausch bewerben. Jungakademiker aus dem Osten bevorzugt. Französischkenntnisse erforderlich. Man quartierte uns in Sèvres ein, wo das berühmte Porzellan herkommt, im Südwesten von Paris. Nun durfte ich all die sagenhaften Curiosités sehen aus meinem Lehrbuch und es kostete mich keinen Pfennig. Alles finanziert von einer Stiftung, wovon ich gelesen, was ich auswendig gelernt hatte. Es existierte wirklich. Der Eiffelturm, die Sorbonne, ich konnte sie anfassen, hineingehen. Wir erhielten Sprachunterricht von Lehrern, die kein Wort Deutsch sprachen. Ich allein aus dem Osten mit 9 westdeutschen Sprachkoryphäen. Pourquoi philosophie? C'était dogmatique chez vous, n'est-ce pas? Warum Philosophie? Fragte mich einer. Sie wäre doch dogmatisch gewesen im Osten, oder? Die Frage musste ja kommen. 9 lauernde Gesichter grinsten mich an. Ich antwortete, Philosophie habe mich eben interessiert. Deswegen holte ich als Schüler im Voraus Informationen ein. Es gab 2 nicht ideologische Bereiche, die Philosophie der Wissenschaften und die Logik. Ich wählte die Wissenschaften. In meiner Doktorarbeit hatte ich in meinem Vorwort eine Parteipassage zitiert über die Rolle der interdisziplinären Forschung. Aber das Übrige war über Prigogine, über Piaget, Bazieu, Jean-Didier Vincent, nur internationale Wissenschaftler. Nach der Stunde klopften sie mir auf die Schulter. Weißt du, bei uns läuft's genauso. In der Einleitung macht man seinen Kutau vor dem Doktorvater und seinen Ahnen. Erst dann geht's zur Sache. Jeden Sommer leistete ich mir von nun an 6 Wochen Frankreich. Eintauchen in die Sprache. Wochenlang kein deutsches Wort. Bis zu meiner Entlassung. Im September 1994. Philosophie, Französisch. Ach, hört denn das nie auf? Warum haben Sie nicht Medizin studiert? Dann hätte ich 3 Jahre zur NVA gemusst. Ja, dann dürfen Sie sich jetzt auch nicht beklagen. Ich beklag mich auch nicht. Ich fege Ihre Gehwege, wenn Sie das wollen. Sie meinen unsere Gehwege vor dem Arbeitsamt. Das machen Spezialfahrzeuge. Ich könnte auch mit einem kleinen Klavier und Hut in einer Einkaufspassage auf Spendenbasis, ne? Das ist ja jetzt wieder üblich. Ich kann Sie doch nicht auch noch zum Steuerberater umschulen lassen. Und wie wäre es mit einem Computerlehrgang? Technik. Sie? Als Philosoph? Also Computer brauchen Programmiersprachen, ja? Und von Sprachen verstehe ich etwas. Ich habe noch zwei Plätze für, Moment, HTML. Mhm. Na, das soll ja was super Modernes sein. Von nun an programmierte ich Seiten in HTML, Stylesheets und JavaScript für verschiedene Browser. Später kamen Datenbanken dazu, PHP und ASP. Bis zur Jahrtausendwende arbeitete ich 60 Stunden die Woche und verdiente nicht schlecht. Danach stotterte der Auftragsmotor und ich hatte wieder mehr Zeit. Ich gönnte mir erneut jeden Sommer 6 Wochen Frankreich. Das Kulturzentrum gab es nicht mehr. Da war jetzt eine Edelkneipe drin. Eine Touristenfalle unweit vom Brandenburger Tor. Aber sollte ich deswegen mein Französisch einfach vergessen? Jedes Mal fragte ich mich, ist es an der Zeit, mein 4. Leben zu beginnen? Ich glaub's nicht. Der gefreite Junkisch in der Bretagne. Genosse Oberstleutnant. Nein. Herr Oberstleutnant. Urlaub? Oberst. Ade. 90 haben sie mich in den Vorruhestand geschickt. Inzwischen in Rente. Naja, der nächsthöhere Dienstgrad wäre Generalmajor gewesen, aber den hätte ich ohnehin nicht mehr erreicht. Und Sie? Ich gratuliere. Ja, sowas Ähnliches. Ach, sind Sie für den Ruhestand nicht noch etwas jung? Naja, nun sind Sie endlich in Frankreich. Jetzt haben Sie erreicht, was Sie wollten. Ja, aber Französisch können ist heute nichts Besonderes mehr. In meiner Ferienanlage am Empfang, da sitzen 2 deutsche Studentinnen und die sprechen es perfekt. Ich habe sie gefragt, woher? Sie haben ein französisches Gymnasium besucht, mitten in Berlin, zwischen Lützowufer und Kurfürstenstraße. Ja, Nostalgie ist ein französisches Wort, nicht wahr? Ich wollte Sie damals als Sprachlehrer einberufen. Ich hätte Ihren Unterricht gern besucht. Dann könnte ich mich hier mit den Einheimischen unterhalten. Was lesen Sie denn da? Französisch ist das nicht. Moment, das kenne ich. Vietnamesisch. Ja, da war ich als junger Leutnant 8 Wochen im Rahmen der Militärhilfe, als wir die Amis rausgeworfen haben. Da wollen Sie hin? Mhm. Kann ich Ihnen nicht empfehlen. Jede Menge Giftschlangen. Warum lernen Sie denn nicht Chinesisch? Das ist in... Ja, eben. Sie wählen immer das Besondere. Als Sie noch ein junger Gefreiter waren. Die Vietnamesen gelten als die Preußen Asiens. Fleißig sind sie, das stimmt. Bei mir in Marzahn gibt's so viele von denen. Wer von uns kann sich schon mit denen unterhalten? Sie haben eine ganz alte Kultur und wir wissen nichts von ihnen. Die Kaiserstadt Hue war ich damals. Ja, die würde ich gern mal sehen. Das wäre ein Ziel. Da hinten kommt meine Frau. Ja, sehen Sie, sie kann sich einfach nicht von den Boutiquen losreißen. Meine Rente, wissen Sie, die ist nicht schlecht. Und elegant sind sie ja, ihre Franzosen. Gut, ich muss dann mal. Hier ist meine Karte. Und besuchen Sie uns in Strausberg. Wir haben dann Häuschen. Au revoir. Die verbotene Welt von Frank Naumann. Es sprachen René Oliver Urbanski, Offizier Udo Kroschwald, Heike Maike Droste, René Anne Müller. In weiteren Rollen Winnie Böwe, Alexander Kuhn, Monika Lennartz, Max Mauf, Thomas Neumann, Anne Osterloh, Frauke Pohlmann, Bärbel Röhl, Paul Schröder, Ernst-Georg Schwill, Axel Wanke, Eva Weißenborn, Katrin Wichmann und Lucy Zelger. Ton und Technik Martin Selig und Wenke Decker. Regieassistenz Fabian Kühlein. Regie Steffen Moratz. Produktion Saarländischer Rundfunk und Rundfunk Berlin-Brandenburg 2012.